Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag, willkommen zur Elite. Mit mir, dem Ossi-Sidi und natürlich mit dem Mann, ohne den diese gute Laune-Folge einfach überhaupt nicht funktionieren würde. Das Teilnehmende, Glück auf. Hab jetzt schon keinen Bock mehr, hallo. So, willkommen zur ersten gute Laune-Folge dieses Jahr. So richtig gute Laune. Die einzige gute Laune-Folge für dieses Jahr. Ja, ich hab eine Idee. Und ich keine gute Laune, aber schieß los. Also wir haben ja heute mal diese ausnahmsweise glückliche Lage, dass wir diese Folge nur ein paar Tage vor Release aufnehmen. Genau, weil uns da so ein heidnisches Frühlingsfest dazwischen geraten ist. Und wir haben so dieses wunderschöne Ding, dass wir natürlich sagen können, es ist der 28.04. um 17.48 Uhr Lageberichterstattung. Also das ist die jetzige Zeit, zu dem Zeitpunkt nehmen wir das auf. Sollte sich im Laufe der Zeit zwischen dieser Folge und dann, wenn sie ausgestrahlt wird, das dürfte so, vielleicht nehme ich das am Brückentag, so dass alle was für einen Brückentag haben. Vielleicht nehmen wir es aber auch erst am Samstag für Release. Man weiß es noch nicht. Auf alle Fälle, diese Folge wird dann am Freitag, Samstag kommen und ihr könnt ja mal schauen, was sich bis dahin an unserer Nachrichtenlage, die wir jetzt haben, bis dahin schon geändert hat. Und jetzt wird natürlich jeder sagen, hey, wieso nimmt ihr eine Folge mit einer aktuellen Nachrichtenlage an auf? Die ist doch in einem Jahr schon nicht mehr relevant. Doch, genau das ist der Schöne. Wir können ja mal schauen, wie relevant manche Nachrichten auch noch in einem Jahr sind. Vielleicht machen wir sogar eine Reaction auf diese Folge. Und schauen einfach in einem Jahr, machen wir ein Reheard und hören einfach nochmal in diese Folge rein und schauen mal, was daraus wurde. Die Nachrichtenlage ist jetzt zwar nicht so, dass man sagen kann, boah, da ist ja richtig viel passiert an diesem 28.04., aber es ist genügend passiert, sodass man darüber mal sprechen kann. Also meine Lage ist sitzend. Ja, okay. Das reicht, glaube ich, an Informationen zur allgemeinen Lage. Wollen wir unseren Podcast umbenennen? Hab da eine Namensidee. Die Lage der Welt? Lage der Situation. Lage der Situation, das ist schön. Jetzt habe ich schon die Schwierigkeit, nenne ich diese Folge die gute Laune-Folge oder nenne ich sie Lage der Situation? Das sei vollkommen dir überlassen. Das ist das Privileg desjenigen, der sie zusammenschnibbelt und veröffentlicht. Na gut, dann testen wir das mal. Ich muss jetzt gerade mal gut gucken, kriege ich noch hier. Ja, ich habe auf jeden Fall. Das Mikrofon eingesteckt, das ist doch schön. Also ihr hört mich jetzt, wenn ich das Mikrofon eingesteckt habe und das ist gut so. Ich gucke auch Alrighty. Immer so paranoid auf das Mikrofon, ob es aufnimmt seit dieser einen legendären Folge, wo es nicht aufgenommen hat. Ja, beziehungsweise ich staune ja immer noch, dass wir es nicht mehr vergessen haben, die Batterien aufzuladen. Ja, wollen wir zu den guten Laune-Nachrichten kommen? Unbedingt, Herr Aushilfs-Idee, schieß los, was hast du uns mitgebracht, wie kannst du die Laune der Nation verbessern? Also ich nehme jetzt tatsächlich einfach nur die Allgemeinmeldungen von der Tagesschau. Ja. Vom 28. April 2025, wie gesagt, 17.50 Uhr ist jetzt und die letzte, also ich überspringe natürlich Kommentare, Marktberichte und den Live-Blog. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie weit wir kommen, wie lange du Laune hast. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Du hast jetzt schon keinen Bock mehr. Also, Hafenexplosion im Iran, laut Minister durch Fahrlässigkeit ausgelöst. Welcher Minister hat denn da einen Hafen explodieren lassen? Also es gab fast 50.000 Tote und 1.000 Verletzte am Samstag bei einer großen Explosion im Containerhafen. Ja. Klingt so, als ob der Dobrindt das war. Nee, es war die iranische Regierung, die jetzt Fahrlässigkeit ausgemacht hat als Ursache. Ja gut, also Alexander Dobrindt ist ja quasi die Personifikation von Fahrlässigkeit. Also. Aber warum ist denn das eine Nachricht noch bei uns? Weiß ich nicht, weil nicht jeden Tag ein Hafen explodiert? Wann ist das letzte Mal ein Hafen explodiert? Kannst du dich da an was erinnern? War das nicht in ist das dann nicht in Beirut der Hafen hochgegangen? Ich erinnere mich düster, dass in Beirut ein Lagerhaus hochgegangen ist, das in einem Hafen gelegen hat, aber da ist kein Hafen explodiert. Also so mit, also ich stelle mir da schon vor, dass so der gesamte Hafen so mit Becken und Schiffen und Kränen und Lotsenhaus und hier Seefahrtsmission und Leuchtturm, dass da schon alles kräftig kabumm gemacht hat. Sonst wäre es ja irgendwie ein Lagerhaus in einem Hafen. Naja, 50 Tote und 1000 Verletzte ist jetzt auch nicht so extrem viel für einen Hafen. Vielleicht ist es ein Yachthafen gewesen und das war die Linke, die schon mal versucht hat, die Richen zu grillen. Entmilliardärisierte Zone. Ja, genau. Nee, tatsächlich, wir hatten nicht auch diesen Brand in diesem Containerhafen da in Asien im Jahresrückblick? Also Häfen sind jetzt nicht unbedingt das sicherste Pflaster, sagen wir es mal so. Obwohl da sehr viel Wasser ist. Ja gut, aber die Welt ist ja insgesamt jetzt kein sicherer Hafen. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, ob es besser ist, sich in einem Hafen oder nicht in einem Hafen aufzuhalten, oder? Naja, es ist zumindest mal genügend Wasser da zum Löschen im Zweifel. Das stimmt, also von daher vielleicht doch mehr in Häfen aufhalten. Und wenn du brennst, kannst du immer in das Wasser springen. Oder übers Wasser laufen, um zu entkommen. Ja. Okay, die nächste Nachricht. in eigener Sache müsste jetzt hier eigentlich drüber stehen. Um 16:02 ist diese Nachricht. Hendrik Lünenborg soll neuer Intendant werden. Erstens, wer ist das? Und zweitens, Intendant von was? Na, Intendant vom NDR. Ach so, ja gut, das muss man ja dazu sagen. Er könnte ja auch Intendant irgendwie von der Kleinkunstbühne Groß-Gerau werden. Nee, ich sagte NDR-Intendant. Nein, du hast nur Intendant gesagt. Zumindest Nein, NDR-Intendant. Aber ist ja nicht schlimm. Fakt ist auf jeden Fall, davor war der 53-Jährige unter anderem Programmchef der Hörfunkwelle NDR 90,3 und Leiter der Intendanz. Okay, und der darf jetzt zukünftig bestimmen, was im NDR so läuft. Na, scheinbar. Also okay, und der hat vorher Hörfunk gemacht. Ja, der hat vorher Hörfunk gemacht, aber das ist ja da oben auch wichtig im Norden, dass man da sehr viel Hörfunken kann und weniger Licht. Ja. Ist ja sehr dunkel da oben im Norden. Meinst du, der hätte Interesse daran, dann irgendwie so auch Live-Podcast im Fernsehen? Also wenn es ein elitärer Podcast ist, sicher. Wir können ja mal Bewerbung hinschreiben. Also wir würden ja durchaus auch irgendwie so, wir können ja so einmal im Monat, da können wir uns im Norden treffen, können wir so eine schöne Stadt aussuchen und dann da live podcasten im NDR-Fernsehen. Ich habe übrigens mal, ich habe noch ein bisschen gescrollt, er ist jetzt seit 30 Jahren beim NDR. Im Grunde nennt man das dann aber doch eigentlich auch schon im Norddeutschen Filz. So könnte man das nennen, ja. Das ist schon ein bisschen bedauerlich, dass der es irgendwie noch nicht mal irgendwie zu einem anderen DR geschaffen hat. Und jetzt pass auf, was hat der gute Mann studiert? Der hat bestimmt Politikwissenschaften studiert. Genau, und Geschichte. Dann hat er als freier Mitarbeiter beim NDR gearbeitet und danach war er im Volo beim NDR und dann hat er quasi alles beim NDR gemacht, was irgendwie drin ist. NDR Info, NDR Landesfunkhaus in Niedersachsen, also in Hannover. Er hat Hannover überstanden. Gut, er hat Funkmusik gemacht, habe ich das richtig? Er hat Funkmusik gemacht. Dann war er bei Enjoy, der jungen Welle quasi von NDR, vom NDR. Einzig gelungene Wortspiel einer jungen Welle in der ARD. Tatsächlich? Ja. Ist nicht das Ding auch eine junge Welle? Ja, aber das ist ja kein Wortspiel. Ja, aber es ist das, aber das Ding. Ist trotzdem kein Wortspiel. Naja. Es ist halt irgendwie. Norddeutscher Rundfunk Enjoy. Es ist schon, also da hat eine hat irgendwie so eine Werbebutze wahrscheinlich mal ganz viel Geld für bekommen, als sie das gepitcht haben. Aber das Wichtige an der Geschichte ist auf jeden Fall, dass da quasi Ausdauer sich auszahlt. Es ist einfach echt niemand mehr übrig, quasi, der den Job wahrscheinlich noch machen kann von den ganzen Leuten da. Und wenn man 30 Jahre beim NDR ist, wie groß stehen denn die Chancen, dass da eine Revolution durch ihn ausgelöst wird? 50-50. Was? So hoch? Ja. Ja, ich würde immer 50-50. Entweder es besteht entweder eine Revolution oder keine Revolution. Aber also ich meine, es kann ja auch eine konservative Revolution sein. Sowas soll es ja gerüchtehalber auch geben. Also man kommt immer wenn im Iran das Regime wechselt, dann hoffen ja auch alle, dass es da irgendwie zur Revolution kommt. Aber ist ja auch nie passiert. Also darf ich ja auch irgendwie 50-50 beim NDR hoffen, dass da mal statt Morden im Norden Sorgen im Süden gemacht wird oder sowas. So, Süden ist das Stichwort. Kommen wir zur nächsten Nachricht. Ich bin ganz Ohr. NS-Aufarbeitung in Tröbitz, wie an den verlorenen Transport erinnert wird. Kannst du damit was anfangen? Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wo Tröbitz liegt. Ich würde mal sagen, das ist irgendwo in der Mark Brandenburg, so vom Sound her, aber... Südbrandenburg. Okay. Vor 80 Jahren strandete ein Zug mit mehr als 2000 jüdischen Häftlingen aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen im südbrandenburgischen Tröbitz. Dort fanden die Überlebenden Hilfe. Sie prägen den Ort bis heute. Ah, ist das jetzt so die Vorbereitung der großen Verschwörungstheorie, dass es ja irgendwie gar keinen Holocaust gegeben haben, sondern sich die Juden alle in Tröbitz versteckt haben oder was? Hä? Nein. Es mit anderen Worten, die sind quasi Zeitzeugen dafür, dass es das gegeben hat, aber man auch entkommen konnte. Es ist quasi so. Ja, die Juden haben sich ja nicht genug Mühe gegeben oder was? Nein, das ist so was Positives. Ja. Quasi so mal so ein Leuchtturm-Ding. Weißt, Leuchtturm für Nazis, alles weit weg. Quasi, das ist so ein Leuchtturm für Nazis. Aber wir kommen noch zu Nazis. Nein, wir reden nicht von Friedrich Merz. Wir kommen noch zu echten Nazis. Friedrich Merz ist ja nur stramm konservativ. Genau. Der ist ja nur Helfershelfer. Genau, Helfer. Helfer, nicht Helfershelfer. Alright, da sind wir aber schon bei den Helfershelfern. Auch CDU stimmt dem Koalitionsvertrag zu, kleiner Parteitag in Berlin. Wieso auch? Na, die CSU hat ja schon zugestimmt und jetzt fehlen noch die Genossen. Ah, aber die CSU ist doch quasi nur die CDU in Bayern. Ja, aber die mussten ja auch zustimmen. Also ja. Es gab ja, muss da drei Zustimmungen. Es muss einmal Söder sagen, jo, mach mal. Mhm. Es muss einmal die ganze CDU auf dem kleinen Parteitag quasi abstimmen. Und dann muss die SPD in ihrer Gänze abstimmen. Mhm. Traumhaft. Also alle fünf. Es sind immer noch über 300.000 Mitglieder, glaube ich, bei der SPD. Leben die alle auch noch? Naja, insofern sie abstimmen, geben sie, glaube ich, ihr Lebenszeichen ab. Aber also ich meine, es gab ja auch in der Geschichte immer mal wieder Wahlen, wo mehr Leute abgestimmt haben, als es auch Wahlberechtigte gab. Und ich könnte mir bei der SPD vorstellen, dass es da ähnliche Konstellationen gibt. Also ich trage mal vor, er sagt, in seiner Rede vor dem Parteiausschuss hatte CDU-Chef Merz zuvor einen raschen Politikwechsel in den Bereichen Wirtschaft und Migration angekündigt. In dem Koalitionsvertrag seien grundlegende Kurskorrekturen vereinbart worden, sagte der voraussichtlich nächste Kanzler vor den Delegierten. Wir können diesen Koalitionsvertrag mit gutem Gewissen empfehlen, so Merz. Also ich muss ja dazu sagen, er hat ja die letzten Tage eigentlich gesagt, das ist ja eh alles unter Vorbehalt und keine Ahnung, ob das überhaupt kommt und muss man ja mal schauen und es ist ja alles unter Vorbehalt. Also man kann den Kurswechsel quasi richtig spüren. Mhm. Ja, Friedrich Merz ist auch so einer, der so einen Koalitionsvertrag noch in dieser eBay-Prosa, alles top gelaufen, guter eBayer, gerne wieder vermarkten würde. Er ist ein richtiges Genie, dieser Friedrich. Ja, man muss ja dazu sagen, die zukünftige Wirtschaftsministerin in der Planung zumindest wäre Frau Reiche, also Politik für Reiche, Reiche für Politik. Ist traumhaft, ne? Es ist, ich habe schon gespottet, dass es das Kabinett E.ON 1 wird dann, ne? Naja, es wird ja nicht nur E.ON 1, es wird ja auch, die Digitalisierung wird ja auch gesponsert von Mediamarkt Saturn. Ja, deshalb meine ich ja. Der Typ war nämlich, bevor der Vorstandsvorsitzender bei Zeconomy geworden ist, war der im Vorstand von E.ON. Ja, aber ich finde Digitalisierung mit Mediamarkt-Computern auch. Ja, es ist dramhaft. Also ich glaube, da hat Friedrich Merz auch überlegt, wo er seinen letzten Computer gekauft hat und dann da nach dem Chef gefragt. Anders kann ich mir das echt nicht erklären. Das ist ja, das ist so ein bisschen wie der, wie Trump. Welches TV-Sender mag mich? Ach, hier, Fox. Ja, können wir nicht irgendwen von Fox rekrutieren? Ja, komm hier, die haben doch so einen Weekend-Show-Moderator. Ja, komm, lass uns den Weekend-Show-Moderatoren zum Verteidigungsminister machen. Ja. Ja, aber was ich mir an der Stelle tatsächlich noch frage, ist, ob Friedrich Merz dann seine erste Haushaltsdebatte mit Geiz ist geil auch eröffnet. Lasst euch nicht verarschen. Vor allem nicht beim Preis. Es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Das ist wunderschön. Wird der Technik dann irgendwie auch Berater im Wirtschaftsministerium eigentlich? Weiß man da schon genaueres? Vor allem haben sie dann wieder eine Verwendung für Olli Pocher. Schön. Ja, über das Kabinett wollen wir besser nicht reden. Das können wir mal machen, wenn es vollständig ist. Da können wir wieder unsere welche Fächer könnten diese Menschen unterrichten, und nein, die können alle noch nicht mal Werken wahrscheinlich unterrichten. Also die Frage ist, wem von denen man seine Kinder überhaupt anvertrauen wollte. Ja. Du kennst diese Adenochrom-Theorie? Ja, so ein bisschen. Bei Friedrich Merz könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Gut, kommen wir mal zur nächsten Nachricht, die könnte ein bisschen banaler sein. Also, shoppen während des Flugs. Lufthansa beendet den Bordverkauf. Auch an Bord von Lufthansa Langstreckenflügen wird es künftig keine Produkte wie Parfums, Zigaretten oder Sonnenbrillen mehr zu kaufen geben. Der Grund: hohe Kosten bei sinkender Nachfrage. Das fand ich eh so albern, als ich das letzte Mal geflogen bin, dass ich gesehen habe, dass es das überhaupt noch gibt, dass man irgendwie, ich habe auf dem Flug jetzt nicht so das Bedürfnis nach Parfums eigentlich. Also, ich hatte bislang immer Glück mit meinen Nebensitzerinnen und Nebensitzern. Na, es geht ja auch vor allem darum, Flüssigkeiten ins Flugzeug mitbringen. Nee, darfst du nicht. Aber an Bord kaufen oder im Duty-Free kaufen, geht schon. Und wenn du dann noch ein bisschen Ahnung hast, wie du daraus Materialien zusammenbaust, naja. Du meinst, man kann aus Kölnisch Wasser Bomben bauen? Es ist eine Bombe. Okay, das ist... Ich glaube, mit echt Kölsch Wasser kannst du ganze Flugzeuge, ja. Können wir da off the record vielleicht mal, kannst du die Rezeptur vielleicht mal teilen? Du brauchst es doch nicht mischen, du kannst es doch einfach kaufen. Das gibt's an Bord. Ja, okay. Ja, es ist natürlich schade, also ein großes Kulturgut, geht da natürlich verloren. Der wichtigste Nebeneinkunft von Friedrich Merz bricht einfach weg, wenn er auf den Langstreckenflügen seinen Fluggästen zukünftig kein Tosca mehr verkaufen kann. Das ist jetzt kein Wunder, dass der arme Mann nochmal Bundeskanzler werden musste mit 70. Ja, man muss ja dazu sagen, im Grunde ist das ganze Ding ja eh so, dass in der Zwischenzeit doch was Rubbellose und andere Lose werden da verkauft vielleicht. Hast du Friedrich Merz gerade einen Rubbellos genannt? Nee, aber gibt es nicht bei diesen kleineren Klitschen jetzt irgendwo Rubbellose oder Lose zu kaufen irgendwie oder solche Gewinnspiele an Bord? Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung, wäre eine gute Besetzung, weitere Besetzung noch fürs Kabinett. Die SPD könnte ja tatsächlich irgendwie jemanden von BWin nominieren und vielleicht aus dem alten Kaisers-Tengelmann-Management noch was. Oh Gott, wie süß wäre das, wenn bei der Regierungserklärung die kleinen Preise auf der Regierungsbank tanzen würde. Waren die kleinen Preise nicht Plus? Ja, und Plus gehört zu Kaisers Tengelmann. Das war der Discounter-Linie. Hieß die nicht Pennymarkt? Nee, Penny gibt's immer noch, und Penny gehört zur Rewe-Gruppe. Ja, ja, aber Penny war doch eigentlich bei Tengelmann, und dann hat Rewe das rausgelöst, nicht? Nee. Irgendwie so eine Kaufnummer? Okay. Plus ist Kaisers Tengelmann gewesen. Die kleinen Preise. Ja, aber jetzt ist natürlich die große Frage, wo kriege ich jetzt noch eine Sonnenbrille her, wenn ich in die Antarktis fliege mit der Lufthansa? Die Lufthansa fliegt in die Antarktis? Weiß ich nicht, aber kurz davor, wahrscheinlich werfen sie dich auf der Insel mit den Pinguinen ab. Ja, dann hast du noch 10% Zoll. Dann verkaufen die Pinguine dir wahrscheinlich eine Sonnenbrille. Die sind ja sehr geschäftstüchtig. Wie heißt der US-amerikanische Friedrich Merz nochmal? Der hat das jedenfalls gesagt. Trauerblauanzug. Genau, stimmt, da war was. Ja. Übrigens, die gleiche Farbe, die P-Texas trägt. In den meisten Fällen. Blau. Ja, blau. Ja, ist doch dann, schön. Massiver Stromausfall in Spanien und Portugal. Ein Stromausfall hat weite Teile der Iberischen Halbinsel lahmgelegt. In ganz Spanien ist der Bahnverkehr ausgefallen. Vielerorts gehen die Ampeln nicht mehr. Auch im Nachbarland Portugal. Der Blackout könnte offenbar noch Stunden dauern. Klingt ja fast schon nach deutschen Verhältnissen. Steht da irgendwas davon, dass das möglicherweise trockenheitsinduziert ist? Ich lese die Nachrichten genau wie du zum ersten Mal quasi. Ja, ich stelle hier auch nur Fragen. Ja. Das ist ja wirklich in ganz Nord und Süd. Ja, also massive Bahnausfälle im ganzen Land oder wie Richard Lutz sagen würde, ein ganz normaler Arbeitstag. Nach der Ursache des Stromausfalls werde noch gesucht, so Red Eléctrica. Spaniens nationale Cybersicherheitsbehörde INCIBE untersuche, ob ein Hackerangriff hinter dem Stromausfall stecken könnte, schrieb die spanische Zeitung El País. In der Zeitung war von einem massiven Stromausfall die Rede. Also man weiß es nicht. Schade. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, Stromausfall im Sinne von, man muss doch wissen, ob die Kraftwerke keinen Strom geben. Mhm. Weil im Grunde müsste, wenn die Kraftwerke keinen Strom hergeben, müsste doch eigentlich an der Grenze zu Frankreich quasi klar sein, okay, die Franzosen machen einfach ihre AKWs auch für die Spanier mal klar. Wenn das wegen massiver Trockenheit gerade möglich ist, wer weiß das schon. Aber ja, du kannst ja auch irgendwelche Trafohäuschen natürlich zum Ausfall bringen. Und wenn das Stromnetz unterbrochen ist, ist halt blöd. Naja, aber Fakt ist auf jeden Fall, Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel. Das ist schön. Da ist es, gut, ich meine, da ist es ja eh jetzt schon warm und die Tage sind lang. Passt. Notfalls können ja so ein paar Kerzen anzünden. Ein bisschen Manchego-Käse essen. Ja, ganz wichtig ist auf jeden Fall, das Masters-Turnier in Madrid musste auch unterbrochen werden. Das was? Das Masters-Turnier in Madrid. Ah, Tennis, oder? Ja, okay. Ich finde es so witzig, dass man ein Tennis-Turnier unterbrechen muss. Spielen die nicht irgendwie bei Sonnenschein und sonst irgendwas? Ja, keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich richtige Maschinen, die da spielen und plötzlich haben die keine Stromversorgung mehr. Also da spielen Maschinen, da spielen nicht mehr Menschen. Mensch, Maschine, wo ist der Unterschied? Okay, kommen wir zur nächsten Nachricht, die auch Spanien betreffen könnte. Seit 70 Jahren in der NATO, wie geht es weiter? Vor knapp 70 Jahren trat Deutschland der NATO bei, 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit einem Festakt wird heute in Brüssel daran erinnert. Union und SPD wollen das transatlantische Bündnis weiter stärken. Ja, super Idee. Super Idee. Ganz große Idee, mit dem großen Orangenmann einfach noch intensivere Bündnisse eingehen. Super Idee, Friedrich. Ich freue mich schon so richtig auf die nächsten 4 Jahre Kanzlerschaft. Du erinnerst dich doch, dass es beim Fotografieren etwas gibt, das nennt sich Teilakt und Akt. Mhm. Rennt da dann der Bundespräsi nackt rum und ist quasi der Festakt? Das ist eine Frage, die ich mir nicht stellen möchte. Ja, also das kann ich nur erzählen. Es gibt übrigens einen YouTuber, jetzt wo wir gerade vom den Bundespräsidenten hier auf einem Bild haben. Es gibt einen YouTuber, der hat sich tatsächlich das Bundesverdienstkreuz erschlichen. Okay. Und der hat da hingeschrieben und gesagt, hallo, liebe Leute, sorry, tut uns leid, unsere Agentur vertritt den Nachlass von ich glaube, Peter Lustig war's. Und da ist abhanden gekommen, das Bundesverdienstkreuz. Und deswegen könnt ihr uns das nochmal zuschicken. Ja klar, wir zahlen natürlich dafür, was sind denn die Kosten? Und das hat 150 Euro gekostet, der hat das Ding zugeschickt bekommen. Ah, das Bundesverdienstkreuz ist also 150 Euro wert. Und genau, du zahlst 149,90 dafür. Cool, kann man da vielleicht auch einen Online-Shop aufsetzen? Ja, das Interessante ist eher, er wollte es zurückgeben, aber Steinmeier war nicht da. Ah, ja, gut, er war wahrscheinlich gerade irgendwie auf Auslandsreise. Also Olaf Scholz ist ja gerade offiziell irgendwie unser Bundeskanzler und der kann ja nichts repräsentieren. Deshalb muss da Frank Walter halt ran. Alrighty. Lass uns mal weitermachen. Wir kommen zu der richtigen gute Laune Nachricht. Krieg gegen die Ukraine. Kreml kündigt einseitige weitere Feuerpause an. Am 9. Mai erinnert Russland an den Sieg über Nazi-Deutschland. Nun verkündet der Kreml einseitig eine Feuerpause vom 8. bis zum 10. Mai. Doch Äußerungen von Außenminister Lavrov wecken neue Zweifel an Moskaus Motiv. Was soll denn das Motiv sein, außer sie haben Probleme mit dem Nachschub? Außerdem findet da nicht am 9. Mai mal eine große Militärparade in Moskau normalerweise statt? Ja, klar, natürlich. Wissen wir auch, warum die Truppen an der Front nicht kämpfen können? Naja, ich glaube, Russland wünscht sich natürlich, dass die Ukraine dann auch nicht schießt und angreift. Und am liebsten natürlich auch nicht Moskau angreift, weil Xi Jinping kommt natürlich auch zu Gast. Also, wenn ich die Ukraine wäre, ich möchte jetzt nichts aussprechen, weil vielleicht ruft der Volodymyr mich ja noch an und braucht militärischen Rat. Aber also er könnte mich anrufen, ich hätte dann einen Tipp. Naja, Russland droht mit Gegenreaktion. Jetzt pass auf, im Falle einer Verletzung der Waffenruhe durch die ukrainische Seite würde die russische Streitkräfte jedoch eine angemessene und wirksame Antwort geben, hieß es in der Erklärung weiter. Russland gehe davon aus, dass die ukrainische Seite diesem Beispiel folgen werde. Seitens der Ukraine gibt es bislang noch keine Reaktion auf die Ankündigung. Also mit anderen Worten, sie sagen, nee, lasst uns mal nicht mehr schießen, zumindest während wir hier Militärparaden machen und Xi Jinping zu Gast haben, weil ist ja ein Sicherheitsrisiko, aber sobald der wieder abgereist ist, schießen wir wieder. Wir geben dann Bescheid. Bussi, Baba. Ja. Die interessante Frage ist, womit sie dann noch zurückschlagen wollen, wenn man alles in Schutt und Asche gelegt hat. Aber wie gesagt, also ruft mich an für militärische Tipps. Alright, kommen wir zum nächsten komischen Männerbund. Wahl eines neuen Papstes. Das Konklave startet am 7. Mai. Da sind Sie sicher, dass der Friedrich Merz schon Kanzler ist. Der Termin in gut einer Woche steht fest. Das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes startet am 9. Mai, wie der Vatikan bekannt gab. Die Zeit bis dahin wird von den Kardinalen in Rom intensiv genutzt. Ich sage jetzt nicht, dass sie das Licht ausmachen. In dieser Zeit. Sonst kriegst du nur seltsame Bilder im Kopf. Ich habe eh schon seltsame Bilder im Kopf. Die Frage, die sich mir stellt, ist ja tatsächlich, ob man nur zum Papst gewählt werden kann, wenn man auch ein Geistlicher ist. Nein. Oder ob da auch ein Probatus gewählt werden kann. Du kannst tatsächlich jeden Katholiken, der 35 ist, wählen. Also es könnte jeder Katholik, der über 35 Jahre alt ist, gewählt werden. Das heißt, wenn du nicht aus der Kirche ausgetreten bist und Katholik wirst, bist cool, wenn du Katholik bist, nimm dir mal für die nächsten Jahre nichts vor. Also, lieber Rainer Wölki, wenn du an dieser Stelle zuhörst. Soweit ich weiß, ist Friedrich Merz Katholik. Du könntest also Deutschland vor Schlimmerem bewahren. Die Frage ist, ist Jens Spahn Katholik? Ja, tatsächlich. Na siehst du. Der wäre natürlich für die Stelle noch viel qualifizierter, aber ich glaube, Friedrich Merz ist in der Position, wo er mehr Schaden anrichten könnte. Aktuell. Ja. Gut. Haben wir noch irgendwelche Wünsche zum Papst? Also ich wäre ja mal für jemanden, der so ein bisschen Reformen anstößt, aber mei, das ist... Ich fände meine Frau schön. Ja, aber das geht ja nicht. Das ist ja das Witzige, das geht nicht. Du kannst nämlich nur zum Papst werden, wenn du auch geweiht werden kannst. Und geweiht werden kannst du nur als Mann. Das heißt, es müsste jetzt ein Papst kommen, sagen, hey, ihr dürft auch Frauen weihen. Dann zieht er eine Knarre, schießt sich in den Kopf, sagt, ich will den Rekord von Papst Johannes Paul I. Knacken. Schießt sich sofort in den Kopf, dann wird diese Reform umgesetzt, dann können Frauen geweiht werden und ab diesem Zeitpunkt können Frauen ab 35, die katholisch sind auf der Welt, zur Päpstin werden. Aber ich erinnere mich düster, der irische ESC-Beitrag letztes Jahr, diese ja. Bambi Thug, hatte die nicht auch ein Geweih auf dem Kopf? Und die ist ja Irin, das heißt, die ist per Definition im katholisch. Müssen wir nur noch nachschauen, ob die über 35 ist. Geweiht, nicht geweihtragend. Ja, aber geweiht ist ja nur die Kurzform von trägt ein Geweih. Nein, weihen. Also nicht weiten, Geweih im Sinne von ein Ding. Da muss ja noch eine Mitra drauf. Also wenn du ein Geweih trägst, geht es nicht. Dann kann er ja doch eine Mitra zwischen das rechte und das linke Horn einfach setzen. Nee, das geht nicht. Aber kommen wir mal zu einem lustigen anderen unangenehmen Thema. Bislang waren die Nachrichten insgesamt sehr unangenehm, wenn ich das mal so kritisch anmerken darf, Herr Aushilfs-CD. Ja, weißt du, was das Interessante ist? Ich habe jetzt nur noch ein paar Nachrichten von heute und wir kommen noch nicht mal, also momentan schaut man ja so auf die Welt und denkt sich so, was passiert da eigentlich gerade? Spinnen die eigentlich alle? Ja. Fiebertraum in Amerika, Fiebertraum in Europa, Fiebertraum in Asien, Fiebertraum überall. Und wir kommen noch nicht mal mehr zu der Frage, was ist denn nur eigentlich in der Türkei los? Also ist dieser Bürgermeister immer noch eingekastelt? Was machen die Demos dort? Dazu kommen wir heute gar nicht. Ist denn nicht ein Erdbeben nochmal dazwischen gekommen? Genau, das ist ein Erdbeben dazwischen gekommen. Das ist so, ach, ja, lassen Sie das Erdbeben reden in Istanbul. Also wenn ich Verschwörungstheoretiker würde ich hier dem Herrn Özdemir, nee, das ist der andere, Erdogan unterstellen, dass der eine Erdbebenmaschine im Keller stehen hat. Also pass auf, kommen wir zu einer richtig guten Laune-Nachricht. Rassistische Parolen, Ermittlungen nach Sylter Skandalvideo beendet. In Kampen auf Sylt grölen Partygäste rassistische Parolen. Das Video aus 2024 sorgte bundesweit für Empörung. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen 3 Personen eingestellt. Gegen einen Mann wurde ein Strafbefehl erlassen. Na, immerhin. Immerhin ein Strafbefehl. Ist doch schön. Ja, das Video wurde in sozialen Medien hochgeladen, löste eine Debatte in ganz Deutschland aus. Gegen 4 Personen wurde danach ermittelt. Jetzt teilt die Staatsanwaltschaft Flensburg mit, dass das Ermittlungsverfahren gegen 3 Personen eingestellt wurde. Parolen erfüllen nicht den Straftatbestand. Demnach wird gegen 2 Männer und eine Frau nicht mehr ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft hat das Rufen der Parolen nicht den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Nach Abschluss der Ermittlungen gäbe es keine zweifelsfreien Rückschlüsse darauf, dass sich die Personen aggressiv, missachtend oder feindlich gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen verhalten würden. Dies wäre aber Voraussetzung für den Straftatbestand der Volksverhetzung. Das heißt, wir halten fest, wenn du auf einer Party zu L'Amour Toujours Ausländer raus, Deutschland den deutschen Ausländer rauskrölst, musst du mindestens irgendwie auf einen türkischen Mitbürger oder auf einen syrischen Mitbürger oder sonst irgendwen eintreten, um zu beweisen, dass du aggressiv, missachtend oder feindlich gegenüber diesen Personen bist. Oder was ist deren Problem? Man könnte sich jetzt mit der Geschichte der deutschen Justiz beschäftigen, um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum die deutsche Justiz sich schon immer schwer damit getan hat, solche Dinge zu erkennen, aber das ist mir auch irgendwann zu... Weißt du, irgendwann sollte das auch einfach mal Common Sense sein. Soll ich weiter vortragen? Wenn du möchtest. Es reicht nicht aus, allein die Parole Ausländer rauszurufen, sondern es sind besondere Umstände dafür erforderlich, sagte der Flensburger Oberstaatsanwalt Torkild Petersen. Trö. Gibt der auch Beispiele, was das ist? So muss man, muss man da mindestens jemanden anzünden? Jetzt pass auf, zu dem eingestellten Verfahren. Wenn so etwas im Rahmen eines rechten Aufmarsches geäußert wird, mit klassischem Hitlergruß verbunden, mit klassischem meint er wahrscheinlich, aber er kann auch, also er heißt ja Torkild, dann könnte man davon ausgehen, dass das dann volksverhetzend ist. Das heißt auf Deutsch, es muss schon mindestens eine rechte Demo sein, wenn also in dieser Sylter Gaststätte mindestens ein Kommunist oder ein Linker dabei war, vielleicht auch ein Sozialdemokrat, dann ist das schon kein rechter Aufmarsch mehr. Vielleicht war dieser Hitlergruß, den der junge Mann da ausgeübt hat mit dem Hitlerbärtchen, auch nicht klassisch, sondern so eine moderne Interpretation eines Hitlergrußes. Schnurrbärte sind ja unter den jungen Leuten auch wieder in. Genau, also es war kein klassischer Hitlergruß, sondern es war wahrscheinlich ein moderner Hitlergruß. Ja, also wobei man dazu sagen muss, stimmt nicht, ganz ausgestreckter Arm und Hitlerbärtchen sorgt für Klage gegen 26-Jährigen. Gegen einen dritten Mann hat das Amtsgericht Niebühl, Kreis Nordfriesland, jetzt einen Strafbefehl zur Bewährung erlassen und damit die öffentliche Klage der Staatsanwaltschaft bestätigt. Der ausgestreckte Arm, mit dem der heute 26-Jährige gewunken habe und die Andeutung des Hitlerbärchens mit den Fingern, fällt unter den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Also halten wir fest, wenn eine Ansammlung von Rechten ist, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das eine rechte Demo, ein rechtes Dings ist, was irgendwie straffällig sein würde. Also, keine Ahnung. Also, mein Tipp an die AfD für den Fall, dass sie sich irgendwann mal radikalisieren wollen würde, so mit Hitler grüßen und so auf der Straße und Deutschland den deutschen Ausländer rausgegröle, einfach vielleicht so ein bisschen Ballermann-Musik davor und danach laufen lassen und Freibier ausschenken und dann behaupten, das ist gar kein rechter Aufmarsch hier, das ist eine Ballermann-Party. Genau. Also im Grunde muss die AfD nicht einfach nur jetzt Ballermann-Partys überall machen und dort dann quasi solche Sachen machen. Ansonsten, ja, cool. Also da hat dieses Gericht dann sogar noch so gut geurteilt, dass du sagen kannst, hey, die geben perfekt eine Packungsbeilage dafür. Ja, also ja, gut. Also man könnte sich auch an den einfachen Grundsatz halten, wenn es sich bewegt wie ein Nazi, wenn es spricht wie ein Nazi und wenn es singt wie ein Nazi, dann ist es wahrscheinlich auch ein Nazi, aber das ist wahrscheinlich wieder zu simpel für die hochkomplexe Juristerei. Ja, schön. Also ganz, ganz groß. Also dafür müsstest du jetzt 2.500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Der ist da irgendwie, keine Ahnung, was zur Grabpflege von der Ollen, von der Haferkamp am besten oder sowas. Bestimmt auch eine in Deutschland mittlerweile wahrscheinlich schon wieder. Ah nee, Haferbeck heißt sie. Wahrscheinlich in Deutschland schon gemeinnützig. Ja, man muss ja dazu sagen, es wurde ja auch eine Studentin aus der Hochschule rausgeworfen, die da dabei war. Das ging natürlich zu weit. Ist die Hochschule da wenigstens verurteilt worden? Zu Sozialstunden oder sowas? Ja, ich muss dazu sagen, tatsächlich jemanden aus einer Hochschule rausschmeißen, geht dann schon tatsächlich einen Tacken zu weit. Aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, das Witzige war ja, damals gingen ja alle los und sagt, die müssen jetzt aber sofort ihren Job verlieren. Das heißt doch aber nichts anderes als, hallo, diese Menschen sind jetzt berühmt, berüchtigt. Wenn ihr keine Nazis bei euch haben wollt oder keine Leute, die Nazi-Parolen krölen oder auch sonstiges, dann nehmt die nicht. Auf der anderen Seite wusste jede rechte Bude, ja, die können wir nehmen. Perfekt, die sind stramm auf unserer Seite. Supi. Cool. Rate mal, wer jetzt bei der AfD so manchen Social Media Auftritt macht, wenn nicht die Social Media Beauftragte einer Influencerin davor, die sie rausgeschworfen hat, weil sie gemerkt hat, ich beschäftige wohl eine ziemlich rechte Troller. Ach, und natürlich geht die AfD hin, warte mal, die kann Social Media und ist rechts, ja, dann nehmen wir die doch. Du erinnerst dich, die AfD hat eine Zeit lang noch nicht mal eine Agentur gefunden, die eine Kampagne in Deutschland gemacht hat und mussten dann, glaube ich, mit einer österreichischen auskommen. Sag ja, gute Laune-Nachrichten. Ja. Rekord bei Übernachtungen. Campingtrend lässt die Preise ordentlich steigen. Deutschlands Campingplätze haben im vergangenen Jahr so viele Menschen beherbergt wie noch nie. Dass Camping weiterhin stark im Trend liegt, bekommen die Reisenden auch bei den Preisen mit. Ja, die Menschen gewöhnen sich schon dran, auf der Straße im Notfall zu leben und Camping ist ja davon nicht so weit entfernt. Vor allem die Hotelpreise da... Ja gut, ich meine, Camping ist ja sowieso was für alte Leute, die singen wahrscheinlich dann auch dieses wunderschöne Volkslied darüber, wie lustig das Leben so ist, wenn man dem Kaiser keinen Zins zu geben braucht. Tja. Kann man nämlich seinen Rassismus damit tarnen, dass man ja nur ein Lied singt und das Z-Wort dann ausspricht. Wollen wir noch so eine letzte gute Nachricht? Richtig gute, so Bombenstimmung. Wir haben es geschafft, dass die Katze schon keinen Bock mehr hat, also kannst du eine noch raushauen. Migrantenlager, Dutzende Tote nach Luftangriff im Jemen. Bei einem mutmaßlichen US-Luftangriff im Jemen sind nach Angaben der dortigen Houthi-Miliz mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Ziel war offenbar ein Lager mit afrikanischen Migranten. Ja, jetzt hat Friedrich Merz schon ein Dankeschreiben rausgeschickt, weil die können ja jetzt nicht mehr nach Deutschland kommen. Irgendwie, ich weiß nicht, es gab ja mal so verschiedene Trends, gute Nachrichten in der Welt zu platzieren. Es gab ja auch mal bei einem deutschen Podcast-Label einen Podcast, der gute Nachrichten jedes Wochenende liefern sollte. Mhm. Hat sich nicht durchgesetzt, das Format. Pointe, es ist eingestellt worden, das Format. Ja gut, jetzt müssen wir uns halt die Frage stellen, liegt es daran, dass es keine guten Nachrichten mehr gibt oder liegt es daran, dass es keine guten Nachrichten mehr gibt? Ach komm, weißt du was, ich hab noch einen. Du hast noch einen. Nach Messerattacke in Frankreich, Moscheeangreifer stellt sich in Italien. Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Gläubigen in einer südfranzösischen Moschee hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Es gibt starke Hinweise auf ein islamfeindliches Motiv des 21-Jährigen. In eine Moschee reinrennen und einen Gläubigen dort attackieren. Könnte islamfeindlich sein. Ach, really? Was? Also da ist ja... No shit, Sherlock! Also wenn das im Rahmen eines islamfeindlichen Aufmarsches passiert ist, dass der sich da von der Truppe gelöst hat und da reinmarschiert ist, dann vielleicht. Weiß man, ob der auf die Melodie von L'amour toujours vielleicht Deutschland den deutschen Ausländer rausgesungen hat? Er war ja in Frankreich, also müsste er es auf Französisch gesungen haben. Ja gut, was Outle Ausländers, Alemanne den Alemannen. Oder so. Mein Französisch ist nicht so gut. Man muss übrigens dazu sagen, er hat ihn mit 50 Stichen getötet. Ist das irgendwie, steckt da geheime Zahlenmystik hinter, die sich mir nicht erschließt? Nein, das steht hier nur in der Nachricht und ich denke mir, 50, das ist schon fleißig quasi. Also gut, das kommt drauf an, kommt auf die Leibesfülle der Person an, die da erdolcht worden ist. Du musst das immer in Relation sehen, Herr Ausselbstedi. Also schaut mal hinaus in die Welt, also je nachdem, wie diese Nachrichten quasi altern, kann es ja natürlich sein, dass sich in der Zwischenzeit rausstellt, dass dieses islamfeindliche Motiv gar nicht da war, sondern es möglicherweise jemand war, der aus einer Moschee heraus geschossen hat. Man weiß es ja nicht. Mal gucken, ob der Mensch, der da irgendwie diese 2500 Euro an eine gemeinnützige Organisation wegen zeigen verfassungsfeindlichen dafür kriegt er 2500, also ich stelle mir jetzt gerade die Frage, hat er den Hitlergruß gemacht? Ja, also wahrscheinlich hätte würde er das abstreiten und behaupten, dass hätte er den Hitlerbart nicht angedeutet, wäre das dann als Hitlergruß noch durchgegangen? Hätte man da dann möglicherweise nach römischem Statut gesagt, na, das ist ein römischer Gruß. Haben wir uns nicht auf kontroverse Geste geeinigt als Formulierung oder gilt es nur für reiche Leute? Ich weiß es nicht. Also, ja, liebe Leute, viel Spaß mit diesen Nachrichten. Ihr habt jetzt gerade den Tag der Arbeit hinter euch und müsst jetzt mit diesen Nachrichten leben, obwohl sie eigentlich Tage davor laufen. Ihr kriegt sie jetzt von uns kommentiert. Ja, freut euch, euch ist ein Kanzler demnächst gewählt worden. Es wird toll! Es wird supi. Und freut euch auf die nächsten Folgen, denn die werden wirklich gute Laune machen, weil sie werden über den ESC gehen und wir werden auch über den deutschen Beitrag sprechen. Ist das nicht schön? Also ballert euch ein paar Bierchen rein. Lasst es euch gut gehen. Und ja, tschüss. Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. So viel Zeit muss sein. Ciao.